grüße euch. Ich freue mich seit einiger Zeit, wieder hier sein zu können. Und danke für die Einladung. Ich sage das doch immer gerne zu. Habe mich erst letztens daran erinnert, an Weihnachten letzten Jahres. Und hatte, glaube ich, dann auch gesagt, ja, wir gehen jetzt auch wieder schnell auf Weihnachten zu. Ich glaube, in wie viel 15 Wochen oder 16 Wochen ist Heiligabend? an Weihnachten, wisst ihr, war ich ja bei euch und habe ja auch gerne einen Dienst getan. Und ich fühle mich ja mit euch innerlich verbunden. Das ist ja fast schon so eine Art Heimspiel, wenn man das mal so sagen darf. Ja, Gott verbindet uns ja irgendwie nicht, weil wir alle perfekt sind. Ja, perfekt bin nur ich. Oha, da wird's schwierig. Nein, Gott sei Dank, ich bin ein Mensch mit Fehlern. Wir sind Menschen mit Fehlern. Und was uns verbindet, ist nicht, dass wir Menschen mit Fehlern sind, sondern dass wir einen Gott haben, der uns liebt, der uns vergibt und der uns in seiner Gnade immer wieder annimmt. Davon bin ich abhängig. Davon sind wir als Menschen abhängig, oder? Und auch wenn ich jetzt in die Predigt hineinkomme, möchte ich das einfach mal so in den Mittelpunkt stellen. Das ist nur ein Stück der Erkenntnis, die ich weitergebe. Es ist nicht die volle Erkenntnis, sondern nur ein Stück, was für heute Morgen für den einen oder anderen wichtig ist. Und ich bin Gott dankbar, in meinen Fähigkeiten einfach nur Sprachrohr sein zu dürfen. Und dafür möchte ich ihm alle Ehre geben. Wir haben das Beispiel gehört, die Bibelstelle gehört. Die meisten werden das kennen, der verlorene Sohn, oder? Die Geschichte. Wenn ich reinfrage, wer das nicht kennt, geht, glaube ich, keine Hand hoch. Die meisten werden das wahrscheinlich kennen. Ich reihe mich da ein, ich kenne die Geschichte auch. Ist schon mal eine gute Voraussetzung, oder? Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und ich möchte euch einfach drei Dinge oder Hauptpunkte oder Hauptaussagen aus dieser Geschichte weitergeben, die aus dieser Geschichte zu uns sprechen und uns ermutigen, in unserem Weg mit Gott unterwegs zu sein. Das Schöne ist ja, wir dürfen uns gegenseitig ermutigen, in unserem Weg mit Gott unterwegs zu sein. Das wäre traurig, wenn man in den Gottesdienst geht und zurückkommt und sagt, Mensch, also ich weiß auch nicht, jetzt war ich im Gottesdienst und mal wieder war das so, dass ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt richtig auf dem Weg bin. Und nein, wir dürfen uns ermutigen. Haben das vorhin gehabt, die Gemeinde sollte eines der fröhlichsten Orte in der ganzen Stadt sein, weil im Himmel ist der fröhlichste Ort auf der ganzen Welt, oder? Und was im Himmel erlaubt ist, das kann auf der Erde ja nicht verboten sein. Und so dürfen wir uns freuen, uns gegenseitig durch das Wort Gottes ermutigen. Der verlorene Sohn. Die Geschichte steigt ein und es heißt, dass ein Mann zwei Söhne hatte. Und dann heißt es, und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, Vater, gib mir den Teil meines Vermögens oder des Vermögens, der mir zufällt. Und jetzt hört gut zu und er teilte ihnen das Gut. Und dann heißt es, und dann packte der jüngere Sohn seine Sachen zusammen und ist abgehauen in ein fernes Land. Danke für das Wasser, sehr schön. Und ist abgehauen in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Kommen wir mal so zur ersten Aussage gleich einfach hinein. Der Vater hat den Teil des Vermögens aufgeteilt und er teilte das Gut. In der damaligen Zeit ist es eigentlich so gang und gäbe gewesen, dass historisch gesehen in der damaligen Zeit eigentlich der erstgeborene Sohn normalerweise das Anrecht auf 2/3 des Besitzes seines Vaters gehabt hat. Und hier lesen wir, das war nicht der ältere Sohn, sondern es war der jüngere. Und da heißt es, und der Jüngere von ihm sprach zum Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und da heißt es, und er teilte ihnen das Gut. In anderen Worten, es ist eigentlich mehr oder weniger ungewöhnlich gewesen, das Gleichnis, was Jesus hier erzählt, das passte nicht so ganz in das Muster der damaligen Schriftgelehrten und des damaligen Bildes rein. Der Jüngere kommt und der kriegt die Hälfte von dem Gut. Das heißt, und er teilte ihnen das Gut. Das heißt, Jesus gibt hier eigentlich schon mal eine Aussage mit, nämlich der himmlische Vater reagiert so viel anders, wie wir Menschen reagieren würden. Jesus selber bezieht sich ja auch als den Vater. Und Jesus hat sich in seinem ganzen Lebenslauf immer darauf hingewiesen, dass es darum geht, um die Vater-Kind-Beziehung. Um die Vater-Kind-Beziehung. Der erstgeborene Sohn, der das Anrecht auf 2/3 des Besitzes hatte, der hätte eigentlich, sage ich mal, jetzt zum Vater kommen können. Aber der jüngere Sohn, prinzipiell wäre der groß leer ausgegangen, maximal 1/3. Und das heißt, und er teilte ihnen das Gut. Und jetzt kommt man, das ist wichtig einfach zum Hintergrund zum Verstehen. Und dann heißt es, und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land und verschleuderte sein Vermögen mit einem ausschweifenden Leben. Jesus hat diese Stelle auch natürlich darauf bezogen, und das war den Zuhörern auch bewusst, dass es sich da um ein Gleichnis handelte, was sich auf Gott bezieht. Und damals wussten sie wie heute, was man über Gott weiß, dass Gott eigentlich alles weiß, oder? Also das erschreckt mich manchmal und beruhigt mich manchmal, dass Gott alles über mein Leben weiß. Das erschreckt mich manchmal für mich persönlich, aber beruhigt mich auch manchmal, dass Gott alles weiß. Im Psalm 139 lesen wir noch, ehe wir ein Wort aussprechen, weiß Gott, was wir sagen werden. Noch ehe wir einen Gedanken haben, weiß Gott, was wir für einen Gedanken haben werden. Es heißt im Psalm 139, noch ehe wir entstanden sind, kannte Gott uns schon. Lass dir das mal so auf deiner Zunge vergehen. Noch ehe du überhaupt entstanden bist, vielleicht Jahrhunderte bevor du entstanden bist, kannte Gott dich schon. Warst du schon Existenz bei ihm? Das geht bei mir runter wie Öl, dass mich da jemand kennt, noch lange bevor ich da gewesen bin. Und davon ausgehend, dass der Vater und dass diese Geschichte auf Gott hinweist, zeigt das, der Vater weiß alles, Gott weiß alles. Und das bedeutete auch in dieser Geschichte, der Vater, er ahnte oder wusste voraus, dass der Sohn das Vermögen verprasseln würde. Das ist mit so eines der ersten Aussagenpunkte. Der Vater hätte ja sagen können, wenn sich die Geschichte auf Gott bezieht, was sie ja tut. Sohn, ich weiß ganz genau, was du vorhast. Du wirst dein Vermögen verprassen. Du wirst es ausgeben. Du wirst ein Leben führen, was nicht gut ist für dich. Nein, definitiv bekommst du zu Lebzeiten nicht das Erbe, den Besitz, der eigentlich auch gar nicht zusteht, sondern wenn, dann 2/3 dem jüngeren Sohn. Dem älteren Sohn. Was dir eigentlich gar nicht zusteht. Und was sagte er? Und was hat er gemacht? Ohne groß Argumente dagegen zu finden, heißt es, und er teilte ihnen das Gut. Ich möchte dir als erste Aussage mit hineinnehmen, für dich heute Morgen. Und was das Christentum so generell beschreibt und umschreibt. Gott lässt jedem Menschen die Wahl, zu ihm zu kommen, beziehungsweise bei ihm zu bleiben. Das unterscheidet uns, das Christentum, von jeder Religion auf dieser Welt. In jeder Religion hört man irgendwas, du musst, du solltest und so weiter. Gott lässt uns die Wahl, bei ihm zu bleiben. Ich finde das unheimlich entspannt. Gott lässt uns die Wahl, bei ihm zu bleiben und zu ihm letzten Endes zu kommen oder von ihm wegzugehen. Da ist kein Druck, kein Zwang. Da ist nicht von Gott, was hinterherkommt. Du böser Sünder, ich warne dich, wenn du jetzt weggehst, wird mein Zorn dich treffen. Gott gibt und lässt dir die Wahl, bei ihm zu bleiben oder nicht. Ich finde das total entspannt, oder? Wie viele Religionen oder menschengemachten Doktrinen, Lehren hören wir? Du musst, du sollst und so weiter. Ich muss mir das als Vater selber sagen. Wie oft bin ich mit meinen Kindern manchmal auch zu hart. Man gibt sein Bestes. Wenn man gibt, als Vater versucht man immer so sein Bestes zu geben. Aber wie oft entdecke ich mich dabei, wenn meine Frau dann auch sagt, Mensch, langsam. Ich als Mann darf das mal sagen, wir Männer sind doch dankbar für euch als Frauen. Es gibt Momente, wo wir dankbar sind. Es gibt auch Momente, wo ihr uns dankbar sein dürft. Amen. Okay. Gott lässt dir die Wahl, bei ihm zu bleiben. Es ist kein Druck, es sind keine Vorwürfe. Ich möchte dir als Erstes für diese Woche mitgeben. Wenn du in dieser Woche, sage ich mal, deine Zeit mit Gott hast, jeden Tag oder haben kannst, dann ist das nicht aus dem Punkt heraus, dass du es machen musst, sondern mach dir das mal ganz bewusst, wenn du morgen oder heute Abend auch mit Gott redest. Wir leben ja mit Gott in Beziehung. Mach dir das mal so bewusst. Das mache ich jetzt nicht, Gott, weil ich es muss, sondern weil du in deiner Gnade mir erlaubst, zu dir zu kommen und mich nicht zu irgendwas zwingst, sondern weil du einfach sagst, ich lebe, ich darf Beziehung mit dem Vater leben. Hört sich entspannt an, oder? Und ist so unreligiös und so untypisch von Menschen gemachten Satzungen. Gott lässt dir die Wahl und er ist kein Gott, der in dem Sinn Druck ausübt. Erstens. Zweitens. Das heißt, nachdem er alles aufgebraucht hatte, kam eine Hungersnot über das Land. Und jetzt fasse ich das mal so zusammen. Wir kennen den Ablauf in dieser Geschichte. Der jüngere Sohn, der weggegangen ist, der hat sein Leben, sage ich mal in Anführungsstrichen, genossen oder alles verprasst. Mal richtig auf Deutsch gesagt, die Sau rausgelassen. Und das heißt nachher, er war bei Schweinen und hütete die Schweine und wollte die Schoten von den Schweinen essen, weil es eine Hungersnot in dem Land kam. Und selbst da, wo er Schweine eingehütet hat, als sein ganzes Geld weg gewesen ist, hat man ihm nicht erlaubt, dass er die Schoten von den Schweinen isst. Als Tagelöhner von einem Reichtum vom Vater gekommen, mit einem Erbe und dann runtergesunken bis zu einem, als Tagelöhner, die unterste, den untersten Weg letzten Endes zwangsweise selbst verschuldet gegangen. Schweine galten übrigens und ja, auch in der damaligen Zeit als unrein. Die Juden wussten das, was Jesus hier auch mit ausdrückt. Im dritten Buch Mose lesen wir das, dass Schweine als unrein galten. Und kein Jude hätte freiwillig eine Arbeit angenommen, Schweine einzuhüten. Das war ein absolutes, wie sagt man, No-Go. Ja, das ging gar nicht, war undenkbar. Und da heißt es, und er ging hin und nahm als Tagelöhner Arbeit an, bei den Schweinen zu arbeiten. So, und dann... Ich meine, man kann sich vorstellen, wie man riecht. Gestern bin ich hinterhergefahren hinter meinem Schwager, sitzt mein Schwager Elisa und auf der Landstraße auf einmal rannte ein Dachs über den Weg rüber und ich habe das Fenster so aufgehabt und das roch ganz ganz furchtbar, bis das Geruch rausgegangen ist aus dem Auto, dachte ich, wow, was ist das für ein Geruch, hätte ihn doch mal vielleicht lieber überrollen sollen, dann würde er nicht so mehr weiter stinken. Aber ich habe noch ein bisschen abgebremst. Und dann dachte ich, das ist ja schlimmer wie bei den Schweinen. Schlimmer wie bei den Schweinen. Gut, kurz und gut, der muss gerochen haben. Der muss gestunken haben. Das heißt, er war dreckig. Und dann heißt es, und im Vers 18, 19 sagt er, und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und dann sagt er, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Das war die Entscheidung, die der Sohn getroffen hat. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Sohn sich gefühlt hat? Dreckig, stinkend, so hat er sich gefühlt und so war er auch. Ganz unten angekommen. Bei unreinen Dingen angekommen, mit unreinen Dingen in Kontakt gekommen. Hier das Bildnis der Schweine. Und jetzt hört mal genau zu, und das ist der zweite Punkt, auf den ich euch aufmerksam machen möchte. Gott lässt dir nicht nur die Wahl, bei ihm zu bleiben, zu ihm zu kommen. Jetzt kommt ein ganz toller Punkt. Da heißt es in Vers 20, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Jetzt hört her. Und als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Geschwister, das bewegt mich, wirklich. Wenn ich mich mal so angucke, ist Gott nicht immer zufrieden mit mir. Mit wem ist Gott immer zufrieden? Hand hoch. Ja, Halleluja, keiner meldet sich. Jetzt hätten wir nachher noch Seelsorgegespräche übrig gehabt. Es kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Vater sah ihn von der Ferne, hatte Erbarm und er lief ihm und fiel ihm um den Hals. Das sagt uns aus, in der damaligen Zeit war das für einen älteren Mann, wisst ihr, die Juden waren ja so gekleidet, sie hatten Gewänder an. Das wissen wir aus den damaligen Zeit, Gewänder angehabt. Und ein wie kann man rennen, wenn man ein Gewand anhat? Was macht man da? Wir kennen das von Petrus, als er Jesus mal entgegen gelaufen ist und auch geschwommen ist. Was hat er gemacht? Genau, hat das Gewand hochgekrempelt. Und nur so kannst du richtig rennen. Mal im Morgenmantel gerannt, es geht schlecht. Und in der damaligen Zeit vom Hintergrund ist es für einen älteren Mann, heißt es in einigen auslegenden Kommentaren auch, ist es unwürdig gewesen, die Kleidung hochzuraffen. Das heißt nicht, der Vater sah ihn, wartete, bis er kam. Nein, das heißt, er rannte ihm entgegen. Das heißt, wir entnehmen daraus, er krempelte sein Gewand hoch und rannte ihm entgegen. Was sehen wir da? Gott wartet auf dich. Der Vater wartete auf den Sohn. Der war von Tag zu Tag innerlich beunruhigt. Wo ist mein Sohn? Geht's ihm gut? Vielleicht hörte er von Leuten, du, da ist jemand, der viel Geld hatte. Vielleicht hörte er so Gerüchte, damalige Bildzeitung. Wie kann man das nennen? Pharisäerzeitung. Und er wartete. Und er rannte ihm entgegen. Weißt du, das ist auch eine ungewöhnliche Sache, was Jesus hier mit reingibt. Gott krempelt sein Gewand hoch und läuft dir entgegen, läuft dem Sünder entgegen, wenn er zu ihm kommt. Da ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Und der rannte ihm entgegen. Ich möchte dir das als zweites für diese Woche mitgeben. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Gott wartet auf dich. Er wartet auf dich. Hat Sehnsucht nach dir. Natürlich auch auf mich. Wenn wir uns manchmal selber nicht annehmen können, vielleicht nicht leiden können und so weiter und so fort. Gott wartet auf dich. Der ganze Himmel dreht sich um eine einzige Sache. Das sind Menschen. Menschen, Menschen, Menschen. Gott wartet auf Menschen. Das macht einen Mut, oder? Letzter Punkt. Der Sohn aber sprach zum Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Jetzt hört mir her, was dann passiert. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb und ich kürze das jetzt ab. Sie haben ein Feier gemacht. Wir hatten das vorher so kurz hier vorne im Gespräch gehabt. Im Himmel muss es, was hast du gesagt, muss es? Wein. Gibt es Wein? Und dann habe ich gesagt, im Himmel gibt es aber auch gutes Essen. Das heißt, dass Jesus ein Mahl für uns bereitet hat. Wisst ihr, was der Himmel kann? Was wir als Christen gerne auch können dürfen und weiter üben dürfen. Deshalb haben wir Gemeinschaft. Deshalb treffen wir uns nach Gottesdiensten im Bistro, im Café. Deshalb nächsten Sonntag gemeinsames Essen hier. Deshalb machen wir das, weil wir an Gemeinschaft glauben. Und weil wir daran glauben, dass Gott ein lebensbefürwortender Gott ist, der feiern kann. Also wenn jemand feiern kann, dann ist das Jesus. Warum sage ich das? Weil es biblisch ist. Es heißt, im Himmel ist Freude über Freude. Und Freude hat man nur, wenn man feiern kann. Oder man kann nur feiern, wenn man Freude hat, oder? Und da sage ich nochmal, was im Himmel erlaubt ist, das kann doch auf dieser Erde nicht verboten sein. Im Himmel ist Freude. Und der Vater hat ein Fest geschmissen. Jetzt komme ich zu diesem einen Punkt, zu dieser einen Aussage, ehe ich noch anfange zu predigen, möchte ich mich auf diesen einen Punkt beziehen. Es heißt, bringt ihm das beste Festgewand, sagte der Vater zu seinen Knechten, und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe und an die Füße. Warum ein Ring? Das habe ich mich gefragt. Ein Ring zeigt die Identität, zu wem man gehört. Das, was man nach außen sieht, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was man nach außen sieht, da hat der Vater gesagt, was außen ist, darauf gucke ich nicht. Ich gucke in dein Inneres und da sehe ich, dass du mein Sohn bist. Elisa, darf ich dich mal bitten, dass du mit den Utensilien nach vorne kommst? Ich habe meinen Schwager heute Morgen mitgebracht und ich möchte euch eine kleine Illustration zeigen, was ganz, ganz interessant ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Habe ich vor ein paar Tagen erst kennengelernt, hat meine Frau mir gezeigt. Was sieht man hier von außen? Okay, was könnte das sein? Öl, Honig. Honig, genau. Das ist Honig. Okay? Was sieht man da von außen? Von außen sieht man ganz normal ein Klecks Honig. Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert, was ich zeigen möchte. Und was passiert? Wisst ihr, was über Jesus gesagt wird? Jesus ist das lebendige Wasser. Wenn das lebendige Wasser in unser Leben hineinkommt und in unser Leben hineinspricht, jetzt habe ich das ein bisschen zerstört, das ist, glaube ich, nicht gut, aber ich versuche es nochmal. Wenn das lebendige Wasser in unser Leben hineinkommt, das sollte funktionieren. Oder ist es nicht der echte? Das kann natürlich auch sein. Meine Frau kann das. Das Problem ist, das kann man vorher nicht richtig üben. Habe ich versucht das. Aha, here we go. Es kommt zum Vorschein. Okay. Wenn das lebendige Wasser in unser Leben hineinkommt, passiert eins. Wenn Jesus, wenn der Vater in dein Leben hineinkommt, passiert eins. Dann sagt Gott nicht, ich gucke auf dich, was Menschen von außen sehen. Jetzt soll ich das nochmal für die Aufnahme sagen, oder? Gott sagt, ich gucke nicht, was Menschen von außen in dir sehen. Was du von außen in dir... Hast du schon mal schlechte Gedanken über dich gehabt? Okay. Was du von außen in dir siehst oder auf dir siehst, sondern ich gucke auf das, was ich in dir sehe. Und das ist deine Identität. Und die Identität ist, der Sohn hat den Ring anbekommen und damit ist gesagt worden, du bist mein Sohn. Das Äußere zählt nicht, das, was ich in dir sehe. Und jetzt guck mal, wenn das lebendige Wasser in unser Leben kommt, was du dann siehst. Was siehst du da? Der will sich warm, richtig? Jeden echten Honig oder jeden falschen Honig kannst du entlarven mit einer ganz einfachen Sache. Nimmst einen Löffel Honig, tust ihn in ein Glas rein, in eine Schüssel, schwenkst es ein bisschen und dann siehst du die Struktur der Waben. Mit Handstab Honig wird das nicht reagieren. Aber jetzt wird langsam weggespült, das ist das Problem, der löst sich ja auch, aber ihr kennt die Struktur vom Warmen, das hat man gerade ganz, ganz stark gesehen. Also noch ein bisschen das Wegschwenken. Siehst du, das ist warm, der löst sich langsam rein. Aber wo die Schicht noch ist, wird der warm. Ja, also das ist der Honig wächst und da waren wir mal mit dem Warmen Strukturen. Jetzt ist es Honigwasser, jetzt kann man das trinken, wer das möchte. Okay. Aber ich hoffe, die Illustration hat das so ein bisschen hergegeben. Ich fasse das nochmal zusammen, diesen Punkt. Und das lebendige Wasser, der Vater, Jesus wird selber auch als der ewige Vater bezeichnet. Jesus, der ewige Vater. Wenn er in dein Leben reinkommt, zeigt er dir deine wahre Identität auf. Und das sind die Handschriften Gottes in deinem Leben, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Du bist Sohn, du bist Tochter des Allerhöchsten. Und genau da setzt der Teufel nämlich an. Wenn Menschen irgendwie Fehler machen, setzt der Teufel an und sagt, siehst du, bist nicht Kind Gottes. Dagegen kannst du halten, doch, weil er es über mich sagt, weil er mir den Ring gegeben hat Und deshalb übe ich mich darin, mir auch so zu verhalten. Okay? Der verlorene Sohn. Gott lässt dir die Wahl, auch in dieser Woche, zu ihm zu kommen oder bei ihm zu bleiben. Das zweite ist, Gott wartet auf dich in dieser Woche. Menschen, denen du in dieser Woche begegnest, mach dir das bewusst. Gott wartet auf Menschen, denen du in dieser Woche begegnest. Das sind Menschen, die Gott genauso liebt wie dich. Gott sei Dank. Und das dritte ist, Gott gibt dir seine Identität. Er wartet auf dich. Und er gibt dir seine Identität. Amen. Ich möchte mit uns gerne beten. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort, dass dein Wort Inspiration und lebensbejahend für uns ist. Und dass du uns durch dein Wort ermutigst und stärkst. Und ich möchte dich bitten, dass wir das in diese Woche mit hineinnehmen. Dass wir uns durch dein Licht sehen, durch dein Bild sehen. Dass wir dich erkennen, dass du auf uns wartest. Dass wir erkennen, dass du uns nicht zwingst, sondern dass du aus Liebe auf uns wartest und uns deine Identität in unser Leben hineingibst. Dir sei alle Ehre, Jesus. Du bist für uns gestorben, weil du uns so sehr liebst. Dafür danke ich dir. Und deshalb dürfen wir immer wieder zu dir kommen, genau wie der verlorene Sohn. Amen. Amen. Gott segne euch von ganzem Herzen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.